Erster David versammelte 30.000 Männer aus Israel. Zweiter David ging mit seinen Männern nach Baal in Juda. Sie wollten die Lade Gottes holen. Die Lade war für Jahwe, den Herrn. Dritter, sie luden die Lade Gottes auf einen neuen Wagen. Sie holten sie aus Abinadabs Haus. Ussa und Ahio, Abinadabs Söhne, fuhren den Wagen. Vierter, Ussa ging neben der Lade Gottes. Ahio ging vor der Lade her. Fünfter, David und alle Israeliten tanzten vor Jahwe. Sie sangen und spielten Musik. Sie hatten Zithern, Harfen und Trommeln. Sechster, sie kamen zu Kidons Dreschplatz. Die Rinder stolperten. Ussa streckte seine Hand aus. Er hielt die Lade Gottes fest. Siebter, Jahwe wurde sehr zornig auf Ussa. Gott tötete ihn dort. Ussa starb neben der Lade Gottes. Achter, David war traurig und wütend. Jahwe hatte Ussa getötet. Man nannte den Ort Peres Ussa. Neunter, David hatte an diesem Tag Angst vor Jahwe. Er fragte, wie kann die Lade Jahwes zu mir kommen? Zehnter, David wollte die Lade nicht in seine Stadt bringen. Er ließ sie zu Obed-Edoms Haus bringen. Obed-Edom war aus Gat. Elfter, die Lade Jahwes blieb 3 Monate dort. Sie war in Obed-Edoms Haus. Jahwe segnete Obed-Edom und seine Familie. Zwölfter, man sagte König David, Jahwe hat Obed-Edom gesegnet. Er segnete ihn wegen der Lade Gottes. David ging und holte die Lade. Er brachte sie in seine Stadt. 13. Die Männer trugen die Lade Jahwes. Nach 6 Schritten opferte David Tiere. Er opferte ein Rind und ein Kalb. 14. David tanzte mit großer Freude vor Jahwe. Er trug ein einfaches Leinenkleid. 15. David und alle Israeliten brachten die Lade Jahwes. Sie jubelten und bliesen Posaunen. 16. Die Lade Jahwes kam in Davids Stadt. Michal, Sauls Tochter, sah aus dem Fenster. Sie sah König David tanzen. Sie verachtete ihn dafür. 17. Sie brachten die Lade Jahwes in das Zelt. David hatte das Zelt gebaut. David opferte Tiere für Jahwe. 18. David war fertig mit den Opfern. Er segnete das Volk. Er segnete sie im Namen Jahwes. 19. David gab allen Menschen Essen. Männer und Frauen bekamen Brot und Fleisch. Dann gingen alle nach Hause. 20. David ging nach Hause zu seiner Familie. Michal, Sauls Tochter, kam zu ihm. Sie sagte, der König von Israel hat sich heute schlecht benommen. Er hat sich vor den Dienerinnen entblößt. 21. David antwortete Michal, ich tanze vor Jahwe. Jahwe hat mich erwählt. Er wählte mich statt deines Vaters. Er machte mich zum Führer über Israel. Ich will vor Jahwe spielen. 22. Ich will noch demütiger sein. Ich will mich klein machen. Aber die Dienerinnen, von denen du sprachst, werden mich ehren. 23. Michal, Sauls Tochter, bekam keine Kinder. Sie hatte keine Kinder bis zu ihrem Tod.